Yeah, okay. Sind wir schon exklusiv gecheckt so? Ohne Hook, ihr wisst schon mal. Nur mal so, damit die Leute, die meine CD mögen, einfach mal was haben, um nur was Neues zu hören, Alter. Okay. Also zieht euch die Scheiße rein. Ich will es gerade selber persönlich sagen. Ja, na gut, müsst ihr euch eure Meinung bilden, also hört an. Ich wollte nie brav sein, wollte nie zur Schule gehen. Ich wollte Tracks machen und meine CD aufnehmen. Ich wollte Fame werden, so wie Sido und B-Tight. Und nach circa einem Jahr war es dann soweit. Meine Platte kam, viele haben sie gekauft. Das kam mir gerade recht, denn ich habe Geld gebraucht. Es war alles cool, ich dachte, es könnte nicht besser werden. Doch es brauchte mehr dazu, das sollte ich schon sehr früh lernen. Es gab Bullenstress, Papa holt mich von der Wache. Polizisten machten Stress wegen jeder kleinen Sache. Keiner kann mich stoppen mit dem Kopf durch die Wand. In der linken Hand das Mic, in der rechten Hand den Schwanz. Ich bin arrogant, sagen mir jetzt alle Rapper. Doch sie gehen hart ackern, während ich die Scheine blätter. Ich mach böse Mucke für die Unterschicht. Was ich euch versprechen kann, dass mich keiner unterkriegt. Du bist unwichtig, nur ist nichts zu melden, Bitch. Und genau aus diesem Grund scheiße ich so krass auf dich. Leck mich am Arsch, du Wicht, du weißt nicht, mit wem du fickst. Jeder kann bestätigen, dass